I've been coaching a baseball team for this year. Ich habe das letzte Jahr im Baseballteam gecoacht. And Max Knutzer is on the baseball team. Und der Maxi Knutzer ist da auch dabei. And he was the youngest on the team. Und er war der Jüngste. Because he was too good for the younger league. Er war nämlich zu gut für die Jüngeren. So, because we trained him in the chapel here. Weil wir mit ihm hier geübt haben. And so I promised him. I said, if you do really well, I'll take you to Yankee Stadium. Also ich habe ihm dann versprochen, wenn du wirklich dich gut hältst, dann werde ich dich ins Yankee-Stadion mitnehmen. I just said it, you know. Ich habe das einfach so gesagt. So, then February came around, February, March. Dann ist der Februar gekommen und der März. And I started to look at the schedule for the Yankee games when we would be in the States. Und dann habe ich mir die Spielpläne angeschaut für die Yankees, wenn ich eben in den Vereinigten Staaten sein würde. Max had saved his money and he was coming to the States with Mary Murphy. Und der Maxi hat dann Geld angespart und ist mit der Mary Murphy nach Amerika gefahren. And the only game that we could go to would be on a Sunday, the 26th. Und das einzige Spiel, das wir uns anschauen hätten können, wäre der 26. gewesen, am Sonntag. But this is when the New York Yankees play the New York Mets. Aber da haben die New York Yankees gegen die Mets gespielt. Both New York teams. Also zwei New Yorker Teams. And the tickets were sold out before Christmas. Und die Karten waren ja schon ausverkauft vor Weihnachten. And there was no tickets available. So, also es gab keine Karten mehr. I prayed, also habe ich gebetet. And I asked my brother-in-law in America, da hat meinen Schwager dort in Amerika gebeten, somehow he could find tickets. Ob er irgendwie Tickets auftreiben könnte. So he is a Christian too. Er ist auch Christ. And he found four tickets. Er hat vier Karten aufgetrieben. From someone at work. Von jemandem bei der Arbeit. Who had seasonal tickets. So we had four tickets. Der Saisonkarten hatte. Und wir hatten also dann vier Karten. This game was the biggest game in New York. Und das war wirklich das größte Spiel in New York. It's interesting because I'll show you something from the New York News. Und es ist schon interessant, weil ich werde euch etwas von den New York News zeigen, how big this game was. Wie groß dieses Spiel eben war. So knowing I had the tickets, also wissen, dass ich die Karten hatte, I didn't tell Max that we had the tickets. Sagte ich es aber dem Maxi nicht, dass wir Karten haben. I just told him it was sold out. Ich habe ihm einfach gesagt, das ist ausverkauft. Because it was sold out. Weil es war immer ausverkauft. And I have him on video. What we did is we went to Billy Graham. Und ich habe das aufs Video aufgenommen. Und was wir ihm gemacht haben, wir sind zu Billy Grahams Veranstaltung gegangen. Said, where are we going now? Und er hat dann gefragt, wohin gehen wir denn so jetzt? We're going to see the Yankees on the screen. Also wir werden die Yankees auf dem Bildschirm sehen. And he thought it was on a television. Und er hat gedacht, nun auf der, also im Fernsehen. But they also have a big screen in the stadium. Aber sie hatten auch eine große Leinwand, einen großen Bildschirm im Stadion. As we're coming out of the city, als wir aus der Stadt hinausfuhren, we have four adults and one and Max. Also vier Erwachsene und der Max. And we're all the adults know, they know the secret. Also wir Erwachsenen wussten alle über das Geheimnis Bescheid. We're on the subway, also wir befinden uns da auf der Autobahn, going to Yankee Stadium, fahren U-Bahn und fahren zum Yankee-Stadion. It's just full of Yankee fans. They have hats, everything. Und das ist voller Fans von den Yankees. So I winked to the other adults. Also ich habe den anderen Erwachsenen zugezwinkert. And I said to some of the Yankee fans, I said, "Is Yankee Stadium on this subway line?" Und ich habe zu einem dieser Yankee-Fans gesagt, also ich habe gefragt, ist das die Richtung dem Yankee-Stadion? Yankee Stadium is right up here. Ja, das Yankee-Stadion, das ist da, and genau I said, da. I said, Max, you want to go see the stadium? Und dann habe ich zu Max gesagt, Max, möchtest du aussteigen und dir das Stadion anschauen? Just look at it? Einfach dir das anschauen? Yeah. Ja. So I said, let's get a picture of you right in front of the stadium. Also wir wollen ein Foto machen von dir direkt vorm Stadion. So we come out of the U-Bahn and there's Yankee fans everywhere. Wir steigen aus der U-Bahn aus und überall sind die Yankee Fans. And there's such an atmosphere. Und solch eine Stimmung dort. And he said, we can't get tickets. Und er sagt, wir können keine Karten mehr bekommen. I said, they're sold out. Ich habe gesagt, die sind ausverkauft. So I have a little clip here where we have a surprise for him. But first I'll show you the evening news. Möchte ich euch noch etwas von den Abendnachrichten zeigen. Can you play the video? From the cassette, the big one? This is the evening news in New York. Das sind die Abendnachrichten in New York. And if you look closely, you'll find us there. Und wenn ihr da genau schaut, werdet ihr uns sogar finden. And if you see us, just raise your hand. Und wenn ihr uns seht am Bildschirm, dann hebt die Hand. And I'll bring this into the message. This has a point to it. Also ich werde das dann in die Botschaft einflechten. Das hat da einen Bezug dazu. The Yankees won. Also die Yankees haben gewonnen. It was a dramatic finish. So ein dramatisches Finale. And that brings us to our message this morning. Und das bringt uns jetzt auch zu unserer Botschaft für heute. So, turn with me to Matthew chapter 6. Blättert mit mir zu Matthäus 6. And let's pray. Und dann wollen wir beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen, for being our Father. Dass du unser Vater bist. And bless these words, we pray. Und wir beten, dass du diese Worte segnen willst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I had the opportunity to speak at Pastor Steve Stevens' church on Father's Day. Ich hatte die Gelegenheit, am Vatertag in der Gemeinde von Pastor Steve Stevens zu sprechen. And I shared this message, and I thought I would share it again here. Und ich habe dort diese Predigt gepredigt, und ich dachte mir, ich werde sie hier nochmals predigen. This is one of my favorite verses in the Bible. Dies ist einer meiner Lieblingsverse in der and Bibel. Maybe the most used. Most applied. Vielleicht einer der am meist angewandtesten. And it starts in verse 6. Und es fängt im Vers 6 an. But when you pray, go into your inner room, and when you have shut your door, pray to your Father, who is in secret. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. And when your Father, who sees in secret, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, who sees in secret, will repay you. Wird dir vergelten. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. For they suppose that they will be heard for their many words. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Therefore do not be like them. Seid ihnen nun nicht gleich. And here's these words. Und nun kommen diese Worte. For your Father knows what you need before you ask him. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. And that's our message this morning. Und das ist die Botschaft für heute our Morgen. Our Father knows what we need even before we ask him. Unser Vater weiß, was wir benötigen, bevor wir ihn noch bitten. Does he know a day before? Weiß er es einen Tag zuvor? A week before? Oder eine Woche zuvor? Does he know a year before? Weiß er es ein Jahr zuvor? Or does he know even before the beginning of the earth? Oder weiß er es vielleicht schon, bevor noch die Erde geschaffen wurde? In Revelations 1:8, he is the Alpha and the Omega. In Offenbarung 1:8 ist er das Alpha und das Omega. In Revelations 13, in Offenbarung 13, Jesus is the Lamb that was slain before the foundations of the earth. Ist Jesus das Lamm, das geschlachtet wurde vor Gründung der Erde? And we were adopted into Christ in Ephesians 1. Und wir sind in Christus hinein adoptiert worden in Epheser 1. Noch vor der Grundlegung der Welt. You have to really use your imagination. Also ihr müsst da wirklich eure Vorstellungskraft verwenden. There was no earth. Es gab keine Erde. There was no universe. Es gab kein Universum. There were no stars. Es gab keine Sterne. And we were in the mind of God. Und wir waren schon im Sinne Gottes. And because God is infinite, und weil Gott unendlich ist, God sees the beginning from the end. Sieht Gott die Dinge von Anfang an schon. And a little bit like, or much like a professional chess player. Und es ist sehr ähnlich wie ein professioneller Schachspieler, who can see 25 moves ahead, der 25 Züge vorausblicken kann, in his mind, in seinen Gedanken. 25 moves ahead, he can look at the board. Der kann 25 Schachzüge vorausblicken auf diesem Schachbrett. And in his mind, he can plan 25 moves ahead. Und in seinen Gedanken kann er bereits diese 25 Schachzüge durchspielen. And this is only a person. Und das ist nur ein Mensch. But God is infinite. Aber Gott ist unendlich. And God can plan as many steps ahead as he wants to. Und Gott kann so viele Schritte vorausdenken, wie er nur möchte oder planen. So God knows my need before I even ask. Also Gott kennt meine Nöte, bevor ich ihn noch darum bitte. And I would like to just speak on this subject of God's pre-planned deliverances. Und ich möchte über das Thema sprechen, Gottes vorausgeplante Befreiungen. There are no situations that we come into, Es gibt keine Situationen, in die wir hineingelangen. There are no situations that our Heavenly Father would allow us into. Es gibt keine Situationen, die unser himmlischer Vater zulassen würde, where he has not pre-planned a deliverance. Wo er nicht bereits auch die Freisetzung geplant hätte, much vorausgeplant. Like the story with Max and Yankee Stadium. Sehr ähnlich diese Geschichte, wie wir sie mit dem Maxi und dem Yankee-Stadion hier gesehen haben. I already knew in February that we had the tickets. Ich wusste schon im Februar, dass wir diese Tickets bekommen werden. And it was so much fun to keep the secret. Und das war für mich so fein, das zu im Geheimen zu behalten. To have a pre-planned deliverance. Einen Plan im Voraus zu haben für diese Befreiung. Sozusagen. Well, if the tickets are all sold out. Nun, wenn die Karten alle ausverkauft sind, then why would we be standing in front of Yankee Stadium? Warum sollten wir dann vor dem Yankee-Stadion stehen? And be tormented that we can't go in. Und dort gequält werden mit den Gedanken, dass wir da nicht hinein können. And he was slightly tormented. Und war wirklich ziemlich gequält dadurch. With all of these Yankee fans and Met fans pressing into the stadium. Alle diese Yankee und Met Fans, die da hineinströmten in das Stadion. There had to be a pre-planned deliverance. Es musste diese vorausgeplante Befreiung da sein. Nobody would do this to a little boy. Weil niemand würde so etwas mit einem kleinen Jungen tun. Bring him so far and yet not let him drink. Ihn so weit hinzubringen und dann nicht trinken zu lassen. And I found such a joy in this. Und ich habe solch eine Freude daran not gehabt. In tormenting him, nicht ihn dazu quälen, but in having this secret. Sondern indem, dass ich dieses Geheimnis and I asked dieses Geheimnis him afterwards, I said, would you have rather that I told you in February? Und ich habe ihn dann gefragt, hättest du es lieber gehabt, dass ich dir das im Februar schon gesagt hätte? Oder eben dieses Geheimnis jetzt so zu genießen, diese Überraschung? And he said, no, no, I am so glad you surprised me. Und er hat dann gesagt, nein, ich bin völlig froh darüber, dass du mich so überrascht hast. And this is much like God. Und so ist es auch bei Gott so ähnlich. Where there is no situation that my Heavenly Father will allow me to come into. Also es gibt keine Situation, in die mein himmlischer Vater mich hineingehen lässt, where he has not pre-planned a deliverance. Wo er nicht bereits eine Befreiung oder Freisetzung geplant hat im Voraus. In Psalm 34:17 and 19. Im Psalm 34:17 und 19. It says that God delivers us out of all of our trouble. Da heißt es, dass Gott uns aus all unseren Schwierigkeiten befreit. All of our trouble. Allen Schwierigkeiten. And it's no problem for God to deliver us out of all of our trouble. Und es ist kein Problem für Gott, uns aus all diesen Schwierigkeiten zu befreien. Because he sees the trouble from afar off. Weil ja die Schwierigkeiten schon von weit weg months, erkennt. Years, decades, centuries before the problem comes. Monate, Jahre, Jahrzehnte, Dekaden, eben Jahrhunderte, bevor diese Probleme entstehen. God has already pre-planned the deliverance. Gott hat die Befreiung schon im Voraus geplant. This is the nature of God. Und so ist aber das Wesen Gottes. So when I find myself in a difficulty, also wenn ich mich in Schwierigkeiten befinde, I am not asking God to do the impossible. Bitte ich Gott jetzt nicht mehr das Unmögliche zu tun. I'm not asking God to do something that has taken him by surprise. Ich bitte ihn nicht darum, etwas zu tun, was ihn selbst überrascht hätte. Nothing takes God by surprise. Weil Gott kann nichts überraschen. You can be rest assured. Und da könnt ihr ganz sicher sein darin. That whatever difficulty you find yourself in, dass in welcher Schwierigkeit ihr euch auch heute befindet, or that I find myself in, oder worin ich mich befinde, my Heavenly Father, die hat mein himmlischer Vater, knew my need before I even asked. Mein himmlischer Vater hat die Not darin, das Bedürfnis schon vorher gekannt, bevor ich ihn noch darum bitte. So knowing this, also das wissen, it directly affects the nature of my prayer. Das hat direkte Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich bete. I have no fear. Ich habe keine Angst. Because God knows the end from the beginning. Weil Gott kennt alle Dinge von Anfang bis zum Ende. I have no fear because God's not taken by surprise. Und ich habe auch keine Angst, weil Gott ja nicht überrascht werden kann. I have no fear because God saw this problem before I was even born. Und ich habe auch keine Angst, weil Gott dieses Problem schon gesehen hat, bevor ich noch auf die Welt kam. And God could have maneuvered me into a different direction. Und Gott hätte mich in eine andere Richtung wenden können. He would never allowed it to happen. Er hätte das niemals zulassen können. If he could not prepare a deliverance. Der hätte es niemals zugelassen, wenn er nicht diese Befreiung im Voraus bestimmt hätte. This is the nature of our Father. Und so ist die Natur unseres Vaters. So now when I begin to pray, also wenn ich jetzt zu beten beginne, verse 6 once more. Nochmals der Vers 6. But when you pray, wenn du aber betest, go into your inner room. So geh in deine Kammer. And when you have shut the door, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, now when I shut the door to my bedroom, also wenn ich die Tür hinter mir schließe im Schlafzimmer, to a bathroom, oder am Klo, to anywhere, sonst wo, and you hear that door shut, und man hört, dass diese Tür geschlossen wird, let that just touch your heart, das sollte euch im Herzen berühren, that you are doing this exactly the way God said to. Dass du das einfach genau so tust, wie Gott es uns aufgetragen hat. Shut the door. Schließt die Tür hinter euch. I suggest slip to your knees. Und ich schlage vor, geht dann auf eure Knie. And talk to your Father in heaven. Und sprecht mit eurem Vater im Himmel. In secret. Im Geheimen. And your heavenly Father who is in secret. Und euer himmlischer Vater, der im Verborgenen ist, will reward you openly. Wird euch im öffentlichen vergelten. But we have to keep one thing in mind. Aber eines müssen wir bedenken. That whatever we're asking him for, worum wir ihm auch immer bitten, he is already well aware of. Er weiß davon schon Bescheid. And if he's well aware of it, he has pre-planned the deliverance. Und wenn er darüber schon Bescheid weiß, dann hat er auch die Befreiung schon vorgeplant. Now when Abraham came to offer Isaac, nun als der Abraham hinaufzog, um dort Isaac zu opfern, and he took out the knife and he was ready to slice his throat. Und er nahm sein Messer heraus und er war dann bereit, ihm die Kehle durchzuschneiden. And then God said, "Don't kill the boy." Und Gott hat dann gesagt, töte diesen Jungen nicht. Now I know that you love me. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. And then there was a ram in the thicket. Und dann gab es da diesen Ziegenbock im Dickicht. And actually, as they were coming up the hill, Isaac asked Abraham. Und genau genommen, wie sie da hinaufzogen, den Hügel, hat der Isaac den Abraham folgende Frage gestellt. But where is the lamb? Ja, aber wo ist das Lamm? And Abraham said, God will provide the lamb. Und Abraham antwortete, Gott wird für das Lamm vorsorgen. And they named the place Jehovah Jireh. Und sie haben diesen Ort dann Jehovah Jireh genannt. Jehovah Jireh, God will provide. Also Jehovah Jireh, das heißt, Gott wird Vorsorge treffen. God will always provide a pre-planned deliverance. Gott wird immer für eine bereits im Voraus geplante Befreiung sorgen. Even before anyone had ever sinned. Noch bevor irgendjemand eine Sünde gemacht hat. Before Adam and Eve in Genesis chapter 3. Bevor Adam und Eva noch da waren in 1. Mose 3. In Romans 5:12. In Römer 5:12. It says by one man sin entered into the world. In Römer 5:12 heißt es, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt hinein. And death through sin. Und dadurch auch der Tod. And so death passed upon the whole human race. Und der Tod hat sich auf die gesamte menschliche Rasse dann erstreckt. But even before Adam and Eve sinned in the garden. Aber bevor Adam und Eva noch gesündigt hatten im Garten. In the mind of God, Jesus Christ was already crucified. In den Gedanken Gottes war Jesus Christus bereits gekreuzigt. Before the problem occurred, the solution was already prepared. Bevor das Problem noch aufkam, war für die Lösung bereits vorgesorgt. The ram was already stuck in the thicket. Der Bock war bereits dort im Dickicht. When David was in 1 Samuel chapter 30. Als Daniel im David. David im ersten 1 Samuel 30. Im ersten Buch Samuels Kapitel 30. He was living in Ziklag. In Ziklag lebte. And shortly in the next chapter King Saul would die. Und darauf folgend im nächsten Kapitel lesen wir, dass der König Saul starb. King Saul had been persecuting David. Und König Saul verfolgte den David. David was a fugitive for many years. David war ja ein Flüchtling jahrelang. And soon David would become king. Und sehr bald sollte dann der David König werden. And God knew this. Und Gott wusste es. And David is fighting the battles of the Lord. Und David kämpft die Schlacht des Herrn. And leaves his wife and children. Und er lässt seine Frau und seine Kinder zurück. And takes his 600 men and they go and fight the battles of the Lord. Und er nimmt seine 600 Leute und er geht und zieht hin in die Schlacht Gottes. But when they come back, aber wie sie dann zurückkommen, they see the city burning. Sehen sie, dass die Stadt in Rauch aufgeht. And all of their children, und alle ihre Kinder, and their wives are gone. Und die Frauen, sie sind alle weg. And it says the men, they fell down and wept. Und es heißt dann, dass die Männer niederfielen und sie weinten. And they wept and they wept and they wept until they could weep no more. Und sie weinten. Sie weinten so viel, dass sie gar nicht mehr Tränen vergossen konnten. What a tragedy. Was für eine Tragödie. What a trial. Was für eine Prüfung. We were fighting the battles of the Lord. Wir haben die Schlacht des Herrn gekämpft. And now our wives and all of our children are gone. Und nun sind unsere Frauen und alle unsere Kinder weg. And then they spoke about stoning David. Und dann haben sie sogar gesprochen davon, den David zu steinigen. But David took the ephod. Aber David nahm das Ephod, the prayer cloth, dieses Gebetsgewand. And it says in 1 Samuel 30 verse 6. Und in 1. Samuel 30 Vers 6 heißt es, that he strengthened himself in the Lord. Dass er sich im Herrn stärkte. What does it mean to strengthen myself in the Lord? Was bedeutet es, sich im Herrn selbst zu stärken? It definitely includes, das inkludiert ganz bestimmt, knowing that God pre-plans my deliverance. Dass man auch weiß, dass Gott die Befreiung bereits im Voraus geplant hat. To strengthen myself in the Lord. Sich im Herrn zu stärken. I am in this difficulty. Ich befinde mich in dieser Schwierigkeit. I am being overwhelmed. Ich bin überwältigt davon. But wait a minute. Aber Moment mal. God knows the end from the beginning. Moment mal, Gott kennt doch das Ende vom Anfang an. Wait a minute. God is not surprised by this. Aber Moment mal, Gott ist doch nicht überrascht durch diese Situation. Wait a minute. God is almighty and God is all knowing. Moment mal, Gott ist doch allmächtig und allwissend. Wait a minute. God is my heavenly Father. Moment mal, Gott ist doch mein himmlischer Vater. Wait a minute. Moment Matthew 6:7. Matthäus 6:7. And verse 8. Und Vers 8. It says that even before I ask, he knows my need. Da heißt es, bevor ich ihn noch bitte, weiß er schon, was ich benötige. God's not taken by surprise. Der Gott wird da nicht überrascht. And I begin to pray according to this understanding. Und ich beginne dann zu beten gemäß dieses Verständnisses. So I'm in my prayer closet. Also ich bin in meinem Gebetsraum. David puts on the prayer cloth. Der David zieht diese Gebetsgewänder an. And maybe he goes into his tent. Und vielleicht zieht er sich zurück in sein Zelt. He begins to pray to God. Und er beginnt zu Gott zu beten. But the nature of the prayer is different. Aber die Art und Weise, wie er betet, ist unterschiedlich. He prays in the light of the fact. Er betet im Lichte der Tatsache, that God knows all of this. Dass Gott das alles weiß. And this gives me confidence. Und das gibt mir dann Zuversicht. And it gives me the wisdom. Und es gibt mir die Weisheit, to know that the solution to the problem is not far away. Zu wissen, dass die Lösung für das Problem nicht weit weg ist. So David and his men begin to pursue. Also David und seine Männer beginnen dann, denen nachzujagen. Much like we see in the movie Braveheart. So ähnlich wie wir es in dem Film Braveheart sehen. Where Braveheart and his men are running through the mountains. Wo der Braveheart eben da mit seinen Männern durch die Berge zieht. And David's got his little, you know, he's got his axe and. Und David hat da seine Axt, seine. And he's running after the enemy and his sword. Der läuft da den Feinden nach, ja, trägt sein Schwert. And he had prayed, God, if we pursue, will we overtake them? Und er hat dafür gebetet. Er hat gesagt, Gott, wenn wir ihnen nachjagen, werden wir sie dann besiegen? And God said, pursue. Und Gott hat gesagt, jagt ihnen nach. But where could they be? Ja, aber wo sollen denn die sein? So they begin to pursue in the general direction. Also beginnen sie auf irgendeine Art und Weise da nach denen nachzugehen. And this is what we do. We pursue in a general direction. Also wir beginnen da in eine gewisse Richtung einfach zu gehen. We begin to do something. Wir beginnen einfach etwas zu tun. Knowing that God will reveal, wissen, dass Gott dann offenbaren wird, his pre-planned deliverance, seine bereits im Voraus geplante Befreiung. Because this is the nature of my loving Father. Weil so ist das Wesen meines liebenden Vaters. So David pursues. Also der David jagt ihnen nach. And suddenly he hears from one of his men. Und plötzlich hört er von einem seiner Männer. Over here! Darüber! Over here! Kommt rüber da! And they all come running. Und alle laufen sie dort hinüber. And there's a boy. Und da ist ein Junge. Maybe 14, 15 years old. Ein Jugendlicher, 14, 15 Jahre alt. He's unconscious. Und ist bewusstlos. Shall we kill him and put him out of his misery? Sollen wir ihn töten? Sollen wir ihn befreien von seinem Elend? No. Give him some food. Gebt ihm was zu essen. Bring him back to life. Schaut, dass er wieder zum Bewusstsein kommt. That boy was God's pre-planned deliverance. Dieser Junge war die Befreiung, die Gott im Voraus bestellt hatte. That boy would lead David right to where his family was. Und dieser Junge führte David genau dorthin, wo seine Familie But war. But if I'm not praying, aber wenn ich nicht bete, with this understanding, mit diesem Verständnis, in my anger, I might just kill that boy. Dann könnte ich diesen Jungen vielleicht in meinem Zorn töten. Ignore that boy. Oder ihn übersehen. We haven't got time for sick boys. Wir haben keine Zeit jetzt für diesen kranken Jungen da. He's an Ethiopian. Er ist ein Äthiopier. He's not even one of us. Just leave him there. Der gehört nicht einmal zu uns. Lasst ihn einfach liegen. We've got to worry about our family. Wir müssen uns um unsere Familie kümmern. No. Nein. This is God's pre-planned deliverance. Nein, das ist die vorausgeplante Befreiung Gottes. This is the ram in the thicket. Das ist dieser Ziegenbock, der im Dickicht verhangen ist. This is Esther in the palace. Das ist die Esther im Palast. When the decree came out by the king to kill all the Hebrews. Als dieses Dekret vom König erging, dass alle Hebräer zu töten waren. And Mordecai said to Esther. Und der Mordecai sagte zu Esther. I'm going to fast and pray. Ich werde fasten und beten. And you're going to go in and tell the king. Und du wirst zum König hineingehen und wirst ihm sagen. And how do you know? Und du wirst zu ihm sprechen und that you have not become royalty for such a time as this. Und wieso willst du wissen, dass du nicht für diesen Zeitpunkt jetzt wirklich Königin wurdest? Esther, how do you know? Esther, wie weißt du das? That you are not God's pre-planned deliverance. Dass du nicht diese im Voraus geplante Befreiung Gottes bist. And then he says something interesting. Und dann sagt er etwas Interessantes. And he says, er sagt, if you don't go in and speak with the king, wenn du nicht zum König hineingehst und mit ihm sprichst, deliverance will come from somewhere else. Wird die Befreiung von woanders herkommen? Because deliverance will come. Weil die Befreiung wird kommen. Because it's pre-planned by God. Weil sie von Gott schon im Voraus geplant ist. If you don't go and speak with the king, wenn du nicht hineingehst und mit dem König sprichst, deliverance will come from somewhere else. Wird die Befreiung von woanders kommen. But you and your family will not escape. Aber du und deine Familie, ihr werdet dann nicht entkommen. The deliverance is always there. Die Befreiung, sie ist immer da. And sometimes we ourselves are a part of that deliverance. Und manches Mal sind wir selbst ein Teil dieser Befreiung. That God has brought you into a situation. Dass Gott dich in eine Situation hineingebracht for hat. For such a time as this. Und zwar für solch einen Zeitpunkt. And you as one individual will make the difference. Und du als Einzelner wirst dann den Unterschied ausmachen. In a crisis. In einer Krise. For the church, for somebody. Für die Gemeinde, für jemanden. It's you. Du bist es. And you sense it. Und du spürst das auch. And God speaks to you. Und Gott spricht zu dir. And God says it was for such a time as this. Und Gott sagt zu dir, für solch einen Zeitpunkt war das bestimmt. That I put you in that situation. Dass ich dich jetzt in diese Situation gesetzt habe. And deliverance for everyone will come through you. Und die Befreiung für alle wird jetzt durch dich kommen. Wow. In some kind of a situation, in some kind of an area. In irgendeinem gewissen Gebiet oder in einer gewissen for Situation. For my family. Für meine Familie. On the job. Bei der Arbeit. In the church. In der Gemeinde. In the community. Oder in der Gemeinde draußen. In the government. In some school. In der Regierung oder in irgendeiner Schule. Such a time as this. Solch ein Zeitpunkt wie dieser. So we're looking at least for two things. Also wir halten nach zumindest zwei Dingen Ausschau. When we're in difficulty. Wenn wir eine Schwierigkeit erleben, we pray, dann beten wir, knowing, wissend, that the situation is not taking God by surprise. Dass diese Situation Gott nicht überrascht. My loving Father would never allow his child into a situation where he did not pre-plan the deliverance. Mein liebender Vater würde sein Kind niemals in eine Situation hineinbringen, wo er nicht auch die Befreiung vorausgeplant hätte. So now my prayer is much different. Also mein Gebet schaut nun ganz anders aus. It's not like this. Schaut nicht so oh aus. Oh God, what are we going to do? Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? What are we going to do? Was machen wir jetzt? Oh, this is impossible. Oh, das ist unmöglich. Oh my Lord. Oh mein Herr. It's more like Nein, es schaut eher so aus. Vater im Himmel. The situation is overwhelming. Diese Situation, die ist zu groß für mich. For me. Für mich. But not for you. Aber nicht für dich. I pray for the wisdom. Ich bete um Weisheit. To recognize your deliverance. Um Weisheit, deine Befreiung zu erlangen. Help me erkennen. To see the ram. Hilf mir, dass ich diesen Ziegenbock sehe. Help me to find the Ethiopian servant. Hilf mir, dass ich diesen äthiopischen Knecht da entdecke. Help me to see who Esther is. Hilf mir zu sehen, wer die Esther ist. Help me to recognize Christ, the Lamb of God. Und hilf mir, Christus zu erkennen, das Lamm Gottes. Slain before the foundations of the world. Geschlachtet vor Grundlegung der Welt. And this is the nature of our Father in heaven. Und diese Wesensnatur hat unser himmlischer Vater. And I think that God enjoys. Und ich glaube, the fact that he can surprise us. Dass Gott die Tatsache genießt, dass er uns überraschen kann. And the fact that long before my situation occurs. Und die Tatsache, dass lange bevor meine Situation noch eintrifft, God is thinking, wait a minute. Gott schon denkt und sich sagt, warte mal. Ziklag will be burned. Ziklag wird niedergebrannt werden. In 50 years. In 50 Jahren. In 20 years. Sagen wir 20 Jahren. So 5 years from now. Also in 5 Jahren. What I'll do is I'll allow the Amalekites. Werde ich es zulassen, dass die Malachiter to take a little boy as a slave. Einen kleinen Jungen als Sklaven nehmen. And then I'll allow that little boy to get sick. Und dann werde ich es zulassen, dass dieser Junge krank wird. And be my ram in the thicket. Dass er zum Widder im Dickicht werden wird. And that was no coincidence that this Ethiopian servant got sick. Und das war kein Zufall, dass dieser äthiopische Junge damals krank wurde. God planned it. Gott hat das so geplant. It was no coincidence that there was a ram stuck in the thicket. Es gab auch keinen Zufall darin, dass dieser Widder dort im Dickicht sich verhang. It was no coincidence that Esther was the queen. Und es war kein Zufall, dass Esther als Königin gewählt wurde. And it was no coincidence that Jesus was the Christ, the Son of God. Und es war auch kein Zufall, dass Jesus Sohn Gottes war und der Christus war, who went to the cross. Der ans Kreuz ging. These things were all pre-planned. Diese Dinge wurden alle im Voraus geplant. So, with this in mind, also mit diesem Gedanken, when we go into our prayer closet, wenn wir in unseren Raum gehen, wo wir beten, which we should do at least weekly, was wir zumindest einmal in der Woche tun sollten. You know, we pray in the car, we pray in the U-Bahn. Wenn wir beten im Auto, wir beten in der U-Bahn. You can't shut the door, there's people everywhere, you know. Man kann da nicht die Tür hinter sich zumachen, die Leute sind überall. Shut the door of your car. Aber du kannst die Tür deines Autos just zumachen. Have to shut a door somewhere. Du musst einfach nur irgendwo eine Tür zumachen. And there you are. Und dann bist car du da. Door, die Autotür door, oder die Tür vom door, Kasten oder vom kitchen door. Zimmer, vom Schlafzimmer, von der Küche. It can be from the door of the barn. Es könnte auch eine Tür einer Scheune sein. Amen. Amen. And there we find our heavenly Father. Und da finden wir unseren himmlischen Vater. With all his pre-planned deliverances. Mit all seinen im Voraus geplanten Befreiungen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you this morning. Wir danken dir heute Morgen. For who you are. Für das, wer du bist. And our time on earth is not that long. Und die Zeit für uns auf der Erde ist nicht so lange. It feels like it's long sometimes. Manches Mal denken wir, dass es so lange ist. When we're young. Wenn wir jung sind. But soon we grow older. Sobald wir älter werden. And we realize our time is very short. Und wenn wir dann erkennen, dass unsere Zeit kurz ist. And full of difficulties. Und voller Schwierigkeiten. Many are the afflictions of the righteous. Vielen Anfechtungen ist der Gerechte ausgesetzt. But you deliver us out of all of them. Aber du befreist uns von all diesen. Thank you for that, Lord. Danke dafür, Herr. And maybe there's somebody here this morning. Und vielleicht ist heute jemand hier. You've never received Christ. Du hast Christus niemals angenommen. If you died today, wenn du heute stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? To be with God? Bist du dann bei Gott? Are you sure? Bist du dir sicher? Jesus was the Lamb of God. Jesus war das Lamm Gottes. John the Baptist said, hat Johannes der Täufer gesagt, this is the Lamb of God, siehe, das Lamm Gottes, who takes away the sin of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Pray with me. Dann bete jetzt mit mir. Say, Lord Jesus, sage, Herr Jesus, be my Savior, sei mein Erretter, forgive my sin, vergib mir die Sünden, Give me the gift of eternal life. Und schenk mir die Gabe des ewigen Lebens. I pray. Darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.